träumen. Er träumt von seinem Mägdelein, das der Küste unter Waldesbäumen. Bei manch Verliebtem stell dich ein, hat sie ja so gerne und aus weiter Ferne denkt er nur an sie. Wovon kann der Landherr denn schon träumen? Er träumt vom nächsten Wiedersehen unter den verschwiegenen Waldesbäumen, wo stets Verliebte gehen. Wovon kann der Landherr denn schon träumen? Er träumt von seinem Vaterhaus, von den alten, lieb vertrauten Räumen, vom Krieg ins weite Land hinaus. Da war jeder Morgen froh und ohne Sorgen, jeder Tag voll Glück. Wovon kann der Landherr denn schon träumen? Er träumt von seiner Jugendzeit, wo in jener lieb vertrauten Räumen die Mutter ihn betreut. Wovon kann der Landsmann träumen? Er hat ja keine Zeit dazu, eine Stunde Schlaf will er versäumen. Des Nachts, da braucht er seine Ruhe. Denn gerade schlummert, wird auch schon gebummert, und dann heißt es raus. Wovon sollte man danach schon träumen? Er wartet, bis halt Urlaub ist, weil er dann statt nur davon zu träumen, die Liebste selber küsst.